zu tun, die intelligent, verwirrt, möglicherweise sogar persönlichkeitsgestört ist. So befinden wir uns bald in einem meisterlich angelegten Verwirrspiel, in dem alle Gewissheiten rasch wieder in Frage gestellt sind. Wir wünschen spannende Unterhaltung. Das Kind ist 12 Wochen alt und sein Atem wiegt sie im ruhigen und gleichmäßigen Rhythmus eines Metronoms. Sie sitzen mit ihm auf einem Schaukelstuhl inmitten eines gänzlich leeren Zimmers. Das Fenster hat keinen Vorhang. Es scheint an die Wand genagelt, wie eine Skizze. Eine reine Perspektivstudie, auf welcher die der Garde lässt entkommenen Gleise und Oberleitungen die Fluchtlinien darstellen. Sie sind nicht ganz sicher, aber Sie haben das Gefühl, vor 4 oder 5 Stunden etwas getan zu haben, was Sie nicht hätten tun sollen. Offen gestanden, sind Sie nicht einmal mehr sicher, vorhin in jene Wohnung zurückgekehrt zu sein, die Sie seit Jahren heimlich aufsuchen. Hat es diesen Mann, der Sie dort empfing, überhaupt gegeben? Vivian Elisabeth Fauville. Nach dem gleichnamigen Roman von Julia Deck. Am nächsten Morgen, Dienstag, den 17. November, ist ihr Gedächtnis wieder vollständig zurückgekehrt. Die Uhr am Fuße des Bettes zeigt 5.03 Uhr. Sie sind Vivian Elisabeth Fauville bis zu ihrer Scheidung Hermann. Sie sind 42 Jahre alt und am 23. August haben Sie Ihr erstes Kind geboren, das wohl das einzige bleiben wird. Sie sind die Kommunikationsbeauftragte der Firma Béton-Biron. Ihr Mann Julien Antoine Hermann, ein Bauingenieur, wurde vor 43 Jahren in Nevers geboren. Am 30. September hat er einer 2-jährigen Ehehölle ein Ende gesetzt. Sie sind am 15. Oktober ausgezogen, haben eine Kinderfrau gefunden, ihren Mutterschaftsurlaub aus gesundheitlichen Gründen verlängert und am 16. November, also gestern, haben sie ihren Psychoanalytiker umgebracht. Sie haben ihn nicht symbolisch umgebracht, wie man irgendwann den Vater umbringt. Sie haben ihn mit einem Messer der Marke Henkel Zwilling, Serie Twin Perfection Modell Santoku, umgebracht. Dieses Messer, das zu einem 8-teiligen Set gehört, haben Sie am Morgen aus Juliens Wohnung geholt. Sie waren im Begriff, die Wohnung zu verlassen. Sie hatten schon die Hand an der Türklinke, als ein schwarzer Schleier auf das Zimmer niedergegangen ist. Unter der Kommode die gelben Augen der Katze als einzige sichtbar in der Dunkelheit, beobachten Sie besonnen. Schließlich haben Sie sich daran erinnert, dass Sie einen Spezialisten bezahlen. Sobald ihre Finger weniger stark zitterten, haben sie ihr Telefon herausgenommen, das Adressbuch durchlaufen lassen und Psychoanalytiker gewählt. Er antwortet mit seiner dünnen, abweisenden Stimme. Weil er gerade einen Patienten hat und weil es seine gewöhnliche Stimme ist. Sie haben Glück, dass er bereit ist, sie kurzfristig zu empfangen, heute Abend um 18.30 Uhr. Da wurde ein Termin abgesagt. Ja. Der Arzt sagt? Ja. Was ja? Wiederholen Sie. Ich sage Ihnen, es muss etwas geschehen. Da gibt es kein Ja oder Nein. Ich bin nicht gekommen, um bis zu Adam und Eva zurückzugehen. Ich bin müde. Mir muss jetzt geholfen werden. Aber Sie wissen sehr gut, Madame Fauville, Verzeihung, Hermann, Sie wissen sehr gut, dass die Symptome nur Symptome sind, dass man bis zum Ursprung zurückgehen muss. Nicht wahr? Madame Hermann? Lieber Doktor, ich muss Ihnen sagen, dass mir der Ursprung schnurzegal ist. Seit 3 Jahren führen Sie mich mit dieser Geschichte an der Nase herum. Seit 3 Jahren geht es weder vor noch zurück. Wenn Sie nichts für mich tun können, müssen Sie es sagen. Dann suche ich mir jemand anderen. Kommen Sie, das ist Erpressung. Das hat nichts mit Erpressung zu tun. Sagen Sie und werden laut. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte bleiben, ich möchte, dass es funktioniert. Aber ich kann nicht ewig ohne ein Ergebnis weitermachen. Dafür fehlen mir die Mittel. Die Mittel? Ja, die Mittel, genau, die Mittel. Bellen Sie nun. Die Zeit, das Geld, die nötigen Einkünfte. Da ist die Miete, die Rechnungen, die Kinderfrau. Mein Mann wird mir nicht helfen. Muss ich sie daran erinnern? Mein Mann hat mich wegen irgendeiner jungen und frischen Gans verlassen. Kurz, ich sitze alleine da. Alleine mit meiner Tochter. Wir sind allein und müssen über die Runden kommen. Warum haben Sie diese Wahl getroffen? Ich habe keinerlei Wahl getroffen. Mein Mann hat mich verlassen. Sie greifen nach Ihrer Handtasche. Auf der Suche nach Papiertaschentüchern stoßen Sie auf das ziemlich schwere Etui mit den Messern. Hören Sie, Madame Armand, wir machen Folgendes. Sie sind so gut und nehmen ein paar Monate lang diese Pillen. Sie wissen schon, gegen die Depression. Und dann die anderen gegen die Nervenzusammenbrüche, damit wir die Krisen in den Griff bekommen. So, ich schreibe Ihnen ein Rezept. Seien Sie so nett, fangen Sie die Behandlung wieder an und kommen Sie nächsten Mittwoch zu mir. Danach gehen wir zu dreimal wöchentlich über. Ist Ihnen Montag um 8 recht? Plötzlich fühlen Sie sich wieder ganz ruhig. Der Arzt hat das richtige Wort gefunden. Nett. Das werden Sie von nun an nie mehr sein. Sie holen das Messer aus der Tasche, Sie stehen auf, gehen einen Schritt vor. Der Arzt lächelt noch immer, wartet darauf, was als nächstes kommt, wie im Theater. Auch das traut er Ihnen natürlich nicht zu. Er hat in Ihnen noch nie etwas anderes als eine Bourgeoise gesehen. Eine blasse Karrieristin und gewöhnliche Neurotikerin, die sich mit weißen oder blauen Pillchen zähmen lässt. Er wird endlich ermessen, wer Sie sind. Sie stoßen das Messer genau unter die letzte Rippe, tunken es bis zum Griff ein. Sie ziehen das Messer hoch in Richtung Lunge, aber der kleine Mann ist schon verschieden. Er liegt am Fuß des Sessels, von dem aus er kein Unheil mehr anrichten wird. Am nächsten Morgen, Dienstag, den 17. November, ist das Gedächtnis wieder ganz hergestellt. Die Uhr am Fuße des Bettes zeigt 5.58 Uhr. Das Kind blinzelt. Nachdem sie es der Kinderfrau anvertraut hat, macht sich Viviane ohne zu zögern in Richtung Boulevard de la Chapelle auf. Sie trägt ein Kostüm in Hahnentrittmuster unter ihrem grauen Mantel. Über den Gleisen entfernen sich die Wolken streng parallel. Alles scheint sehr geordnet. Es liegt auf der Hand, dass die Tatwaffe wieder dorthin zurückkehren muss, wo man sie gefunden hat. Dann geht sie zur Place Félix Eboué, wo sie eine Brasserie betritt und ein Schinken-Käse-Sandwich und ein Mineralwasser bestellt. Nein, geben Sie mir lieber ein Glas Wein. Weißwein, ja. Weißwein ist sehr gut. Auf der anderen Seite der Glasfront spucken die 8 Löwen des Brunnens Wasser wie Lamas. Viviane verliert schnell das Interesse an ihnen. Kaut auf einem Stück Sandwich herum, sieht auf der Theke die neueste Ausgabe von Le Parisien liegen und hört auf zu kauen. Man braucht bloß den Anrufspeicher des Psychoanalytikers durchzugehen, um zu wissen, wer mit ihm gesprochen hat. Wie dumm du bist, Viviane. Du bist wirklich zu dumm. Du hättest das Telefon mitnehmen sollen. Das lag dort auf dem Schreibtisch. Du erinnerst dich sehr gut daran. Gut, liebe Madame Armand. Sie sind also eine Patientin von Dr. Jacques Sergent. Die Ausstattung erinnert stark an die im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlten Krimiserien. Wie haben Sie von seinem Tod erfahren? Der Polizist hat einen glatten Schädel und volle Lippen. Eine Art Yul Brynner mit blassen Augen. Er wirft einen schrägen Blick auf das Kind, das still wird. Ist er tot? Riskiert sie ohne viel Hoffnung. Aber wie kann er denn tot sein? Ich habe ihn neulich gesehen. Da ging es ihm sehr gut. Und wer wird mich jetzt behandeln? Komisch, das sagen Sie alle. Ironisiert, Inspektor Philippot. Wann war denn Ihr letzter Termin? Ich war am Freitag da. Ja, am Freitag. Ich hatte einen Termin um 12. Seit 2 Monaten ist das meine Zeit. Mit dem Mittwoch um 10 Uhr. Vorher war ich schwanger. Erklärt sie, wobei sie mit vorgeschobenen Kinn auf ihre Tochter weist. wie man zum Beispiel auf dem Markt auf Gemüse zeigt oder auf das Kleingeld, das man auf der Theke gelassen hat. Und, wie ist es gelaufen? Ich will sie nicht belügen, sagt Vivian nach einer kleinen Stille, in der sie sich überlegt hat, dass sie besser lügen sollte. Dann aber nein. Ich lüge zu schlecht, das glaubt er mir nie. Und außerdem, seien wir ehrlich, vielleicht kann ich damit bei ihm punkten. Also sagt Vivian, ich will sie nicht belügen. Sehr gut läuft es nie. Ja? Was ja? Regt sie sich auf. Entschuldigen Sie, das hat er immer gesagt. Er wiederholte immer, ja, statt auf meine Fragen zu antworten. Das war sehr ärgerlich. Sie sind nervös? In der Tat, ich bin nervös. Deshalb gehe ich zu einem Spezialisten. Ja, über den ärgerten Sie sich. Was wollen Sie mir unterschieben? Am Ende, dass ich Probleme habe? Ja, ich habe jede Menge Probleme und ich bin erschöpft. Mein Mann hat mich verlassen. Und sie fängt an zu weinen. Gut, gut, gut, gut, gut. Sagt, um Zeit zu gewinnen, der Inspektor, der ohne Unterlass den wahren Fakten auf der Spur ist, aber mit Vertraulichkeiten in Sachen Liebe weniger gut zurechtzukommen scheint. Und was haben Sie gestern Abend zwischen 17 Uhr und Mitternacht gemacht? Ich war zu Hause mit meiner Tochter, sagt Vivian schniefend, aber ohne in Verwirrung zu geraten, denn sie lügt ja kaum. Um 17 Uhr war sie dort, zu Hause nämlich, mit ihrer Tochter und um Mitternacht auch. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie meine Mutter fragen. Sie hat gegen 20 Uhr angerufen. Sie wird es Ihnen bestätigen. Aber sagen Sie mal, liebe Frau Emmer, warum haben Sie den Arzt gestern um 10.38 Uhr angerufen? Denkt nach, Vivian. Denk nach. Sag etwas. Ja, irgendetwas. Alles ist besser als diese schuldige Stille. Also, ja, sagt sie endlich. Ich hatte einen Schwächeanfall. Er hat mir kurzfristig einen Termin gegeben um 18.30 Uhr. Aber ich konnte nicht hingehen. Ich habe niemanden gefunden, der auf meine Tochter aufgepasst hätte. Sie brauchen bloß meine Mutter zu fragen. Der Artikel, der am nächsten Morgen, Mittwoch, den 18. November, im Parisien erscheint, wirft alle möglichen Probleme auf. Der Zeitung zufolge wurde die Leiche des Arztes erst am Morgen nach seinem Tod gefunden. Und das weder von einem Patienten noch von seiner Gattin, sondern von einer rothaarigen und grünäugigen, zudem schrecklich schwangeren Person, die aus Logentière-la-Bessée im Département Hautes-Alpes stammt. Und bei der man sich allerdings fragt, was sie da um 6.30 Uhr machte. Dann war es nicht ganz leicht gewesen, die Witwe des Arztes, Madame Sergent, ausfindig zu machen. Obwohl offiziell bei ihrem Mann in einer komfortablen Wohnung in der Rue de Podefer gemeldet, soll sie ihre Nächte in der Rue du Roi de Cécile verbringen. Und zwar in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die einem gewissen Silverio da Silva gehört. Er hat sich nicht einschüchtern lassen, als die Ermittler ihn im Ton kleiner Beamter gefragt haben, ob es ihn nicht störe, die Frau eines anderen auszuborgen. Hat geltend gemacht, der Mensch sei nicht auf die Gesetze der bürgerlichen Gesellschaft zu reduzieren. Oder vielmehr, er genieße es, gelegentlich dagegen zu verstoßen. Aber sicher doch, haben die Beamten geantwortet und ihn über Nacht eingebuchtet. Vivian nimmt einen letzten Schluck aus ihrer Tasse an der Theke des Cafés der Rue Louis Blanc, wo sie allmählich zur Stammkundin wird. Sie trinkt dort einen Kaffee, bis es Zeit ist, ihre Tochter abzuholen. Und wie geht es Ihnen, meine liebe Frau Armand? Ich bin Kommissar Bertrand. Na, jetzt schauen Sie nicht so erschrocken. Bloß Polizeiobermeister, nicht Hauptmeister. Der kommt dann später noch. Ja, vielleicht. Aber das hängt natürlich von Ihnen ab. Wir haben Ihre Mutter angerufen. Ja? Sie ist tot. Ihre Mutter. Sie ist am 16. Februar 2002 gestorben und ist schon seit über 8 Jahren tot. Folglich sehe ich nicht recht, wie sie uns hätte bestätigen können, dass Sie nicht am 16. November 2010 den Dr. Jacques Sergent getötet haben. Ja, meine Mutter ist am 16. Februar 2002 gestorben. Ja. Ich glaube, das war das Datum. Mein Gedächtnis für Daten ist ziemlich gut. Ja. Ihre Mutter besaß eine Wohnung an der Place Saint-Médard im 5. Arrondissement in der Nähe der Metrostation Sancier-de-Bontemps. Verzeihung, sie besitzt sie immer noch. Ich bezahle die Umlagen, die Grundsteuer. Ich gehe einmal im Monat hin, um Staub zu wischen und die Fenster zu putzen. Ich habe die Telefonleitung nicht abstellen lassen. Also sind Sie es, die diese Wohnung besitzt? Ja, ich bin es. Sie ist es. Wenn Sie es so genau nehmen. Kurz, wir besitzen diese Wohnung. Wissen Sie, Sie spielen mit dem Feuer. Was soll ich Ihnen sagen? Ich konnte mich weder entschließen, sie zu verkaufen, noch Mieter zu suchen. Ich habe auf den rechten Moment gewartet. Daran arbeitete ich mit dem Arzt. Mein Mann verstand das sehr gut. Das ist nicht das, was er uns gesagt hat. Und was hat er Ihnen erzählt? Er hat gesagt, dass Sie, wenn Sie die Wohnung verkauft hätten, die um die 10.000 Euro pro Quadratmeter wert ist, dass Sie dann ungefähr 1 Million in Ihrer Spardose gehabt hätten. Vivian betrachtet aufmerksam die Gesichtszüge des Kommissars, seine schweren Augenlider, die wulstigen Lippen, das Doppelkinn und die Konzentrationsfalten, die das Ganze strukturieren. Sie befindet, dass er nicht daran glaubt. Ich habe den Doktor nicht umgebracht. Ich werde doch die Sache nicht erfinden. Ich war zu Hause mit meiner Tochter. Ich habe den Kommissar nicht umgebracht. Ja, Sie wollen sagen, den Doktor. Ich will sagen, den Doktor. Warum haben Sie uns nahegelegt, Ihre Mutter anzurufen? Ich weiß nicht, das ist von alleine gekommen. Das ist es, was der Doktor mir doch beigebracht hatte, zu reden ohne nachzudenken. Wir sind hier nicht bei dem Doktor, Madame Hermann. Und jetzt raus mit Ihnen. Auf dem Rand eines Plastikstuhls spielt eine rothaarige, hochschwangere Person nervös mit ihren Fingernägeln. Sie ist unaufgefordert noch einmal wiedergekommen. Ja, sie möchte noch einmal mit den Polizisten sprechen, die Ermittlungen unterstützen. Ihr sind noch mehrere Details eingefallen, die sie interessieren könnten. Anschließend weiß ich nicht, warum ich tue, was ich tue. Aber ich tue es. Also? Zuerst die Apotheke. Ich finde 300 Meter weiter eine, wo ich, während ich in der Schlange stehe, die Entspannungsmittel betrachte, die hinter der Theke präsentiert werden. Es sind großteils sedative, heilpflanzliche Kapseln, mit denen man sicher kein Pferd einschläfern könnte. Aber bei einem 6 Kilo schweren Kind werden sie ihren Zweck wohl erfüllen. Das Zimmer im Hotel Modern Saint-Germain enthält das Nötigste an Mobiliar. Die Wände sind mit Stoff bespannt, rosa und grün. Ich ziehe die Schublade der Kommode heraus und polstere sie mit Handtüchern, um das Baby hineinlegen zu können, das immer noch nicht schläft, das immer noch nicht weint, das mich ansieht, als wollte es sagen, na meine Gute, was hast du dir jetzt wieder ausgedacht? Manchmal scheint es mir so, als sei es die Mutter und ich das Kind. Ich denke darüber nach, dass es unter diesen Umständen nichts nützt, ihm pharmazeutische Produkte zu verabreichen. Es wird mich nicht verraten. Gut. Als wollte es mich dessen versichern, schließt es die Augen und schläft ein. Ich verlasse das Hotel Modern Saint-Germain, gehe wieder zur Place Maubert hinunter, wo ich mich 2 Schritte von dem Kommissariat entfernt in ein Café setze. In der Morgenausgabe von Le Parisien betrachte ich die Fotografie der jungen Rothaarigen, die vorhin gekommen ist, den Ermittlern neue Informationen zu überbringen. Ich möchte sicher sein, dass ich sie wiedererkenne, wenn sie aus der Rue de Carmes kommen und vor mir auftauchen wird. Kurz nach 21 Uhr ist es soweit. Ich trete aus dem Café und runde den Brunnen, wobei ich meine Beute im Auge behalte, die sich langsam in einer Ecke meines Blickfeldes vorwärts bewegt. Die junge Frau hat es nicht eilig. Sie geht in Richtung Rue de Rivoli. Bumm, murmelt ein wenig vor dem erleuchteten Schaufenster eines Schuhgeschäfts und biegt auf der Höhe des Centre Pompidou rechts ab. Ich sehe schon meinen Plan ins Wasser fallen, als sie sich einer Tür mit Codesicherung nähert. Aber dann kehrt sie um und geht auf eine Brasserie zu. Ihre Absicht erahnend, schwenke ich schnell nach links, trete vor ihr ein und nehme die Szenerie in Augenschein. Die meisten Plätze sind besetzt. Aber in der Nähe der Theke mache ich zwei freie Tische nebeneinander aus und setze mich an einen von ihnen. Ohne einen Blick auf die Person zu werfen, die gleich nach mir eingetreten ist, wähle ich den Tisch, der näher an der Heizung steht. Ich sage... Ich bitte um Entschuldigung. Ob sie sich nicht vielleicht lieber an die Heizung hätte setzen wollen? Aber nein. Ihr ist warm. Schrecklich warm. Sie bedankt sich aber, zeigt sich angenehm berührt von meiner Aufmerksamkeit. Sie glauben nicht, wie die Leute sich, um ihre Klappsitze zu sichern, blind stellen im Bus und vorsätzlich den gewaltigen Bauch ignorieren, der über ihren Kreuzworträtseln schwebt. Oh, ich kann es mir lebhaft vorstellen, sage ich. Hoch erfreut, dass Angèle, umstandslos hat sie sich vorgestellt, sehr gesprächig ist. Angèle möchte ihr Herz ausschütten. Jeder wäre ihr dazu recht. Ich bin ein Schatten, ein Behältnis, ich sage... Freut mich. Ich bin Elisabeth. Was? Sie sind der Kollateralschaden eines Verbrechens. Vor 5 Jahren haben Sie es unternommen, Ihren Professor zu verführen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was man Ihnen nach einem Verbrechen für Fragen stellt. Sie hörten kein Wort seiner Vorlesung, die er unter Mühen abhielt, so sehr... waren Sie damit beschäftigt, ihn aus halbgeschlossenen Augen zu bewundern. Von seiner Ehefrau im Stich gelassen, verfügte Jacques nur über kärgliche Erfahrungen in Liebesdingen. Sie erinnern sich voller Zärtlichkeit daran, wie seine Drallenfinger sich unter ihre Säume verirrten, ohne sich richtig vorzuwagen. 3 Wochen später sah man sich immer seltener. Und nach 2 Monaten gar nicht mehr. Und Sie... die sie sich auf der Couch entblätterten, um eine weniger direkte Vorgehensweise zu vermeiden, sie waren am Ende ein wenig enttäuscht. Enttäuscht und schwanger. Mit diesem Kind, auf das sie jetzt zeigen, in ihrem Bauch, der hinter dem Tisch eingeklemmt ist, wo man ihnen soeben ein paar Frankfurter mit Pommes serviert, während ihre Tischnachbarin vor ihrer kalt gewordenen Bavette Ratatouille sitzt und sie mit der Fassungslosigkeit derer ansieht, die noch nie die Zeugin eines echten Verbrechens gesehen haben. Sie ersparen ihr nichts. Die Ausgabe des Parisier vom nächsten Morgen teilt mit, dass die Witwe vorläufig festgenommen wurde. Der Artikel ist illustriert mit einem Foto, das sie am Eingang des Kommissariats zwischen 2 uniformierten Polizisten zeigt. Dann am übernächsten Tag kommt eine neue Wendung. In derselben Angelegenheit wird jetzt ein gewisser Tony Bougeon vernommen. Ein 23-jähriger Druckereiarbeiter. Es handelt sich um einen Patienten des Arztes. Einen vorbestraften Patienten. Kurz vor dem Sommer hat er sich eine Waffe beschafft, um ein junges Mädchen am Ausgang des Paul-Valéry-Gymnasiums anzugreifen. Die Ermittler haben das Zimmer durchsucht, das er noch bei seinen Eltern bewohnt, in der Rue Montgallet im 12. Arrondissement. Und aus dieser Überprüfung geht hervor, dass der junge Mann eine hübsche Messersammlung besitzt. Somit ist die Witwe wieder frei. Und ich beziehe sogleich Stellung in der Rue de Roi de Sissi. Diesmal mache ich nicht so viel Aufhebens um das Einschläfern der Kleinen, die einen kleinen Aufstand gemacht hat, als ich meinen Beschäftigungen nachgehen wollte. Ich habe ihr die Mittel verabreicht, die angeblich für unter 6-Jährige schädlich sein sollen. Aber ich kenne diese Kräutertees. Sie schläfern nur die Toten ein. Ja? Die Witwe taxiert mich aus ihren grauen Augen. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Das heißt, Angèle hat mich gebeten, mit Ihnen zu reden. Sie sind mir gefolgt? Ich sehe ihr an, dass sie sich irgendwie geschmeichelt fühlt. Also nehme ich Platz. Mein Name ist Elisabeth. Sage ich. Ihr die Hand hinstreckend. Sie können mich Gabrielle nennen. Gesteht sie mir zu, ohne die Ihre vom Fleck zu bewegen. Es ist so. Angèle hat sich überlegt, dass man sich doch arrangieren können müsste. Sie hat mit dieser Geschichte, also mit dieser schrecklichen Geschichte, nichts zu tun. Und sie ist überzeugt, sie auch nicht. Ihr Mann hat viel von Ihnen gesprochen. Sie hat eine sehr hohe Meinung von Ihnen. Gabrielle streichelt verträumt ihre seidig-matten Wangenknochen. Angèle hat überhaupt keine Lust, einen Rechtsstreit anzufangen. Sie weiß, dass ihr nichts zusteht. Aber sie ist jung und muss dieses Kind großziehen. Sie denken also alle nur ans Geld? Erbost sie sich plötzlich. Und Sie? Wer sind Sie? Ihre Frage trifft mich unvorbereitet. Also eine Freundin. Eine Freundin aus den Alpen. Dort machen wir nicht so viele Umstände. Man merkt gleich, dass Sie nicht von hier sind. Sie haben recht, ich habe keine Manieren. Und wir haben oft gedacht, Angèle und ich, dass wir gern so wären wie Sie. Höre ich mich antworten? Der arme Jacques. Er hat mir umgekehrt kein Wort von Angèle erzählt. Und noch weniger von Ihnen. Soll ich Ihnen meine Geschichte erzählen? Vor 52 Jahren mit Namen Schabatow geboren, hatte Gabrielle nach der Schule mit Medizin angefangen. Ihren Mann hatte sie aber nicht an der Fakultät kennengelernt, sondern im Wartezimmer des Meisters, der alle seine Termine durcheinander brachte, sodass man oft zu viert oder fünft dort saß. Gabrielle verlor das Medizinstudium aus den Augen, weil Jacques seines bereits abgeschlossen hatte und eine Praxis eröffnete, die sehr gut ging. Er hatte sich vorgestellt, dass sie ihm bis in die kleinsten Details hinein seinen der Praxis und der Forschung gewidmeten Alltag erleichtern würde. Irrtum. So wenig sich Gabrielle um ihren Haushalt kümmerte, so sehr kümmerte sie sich um ihre Person und insbesondere um ihren Geist, erweiterte ihren Horizont und ging sogar so weit, zwei oder drei Artikel zu schreiben, die sehr gut aufgenommen wurden. Für den Arzt war das Grund zu immer neuen Irritationen. Dann fiel ihm ein, welchen Vorteil er aus der Sache schlagen konnte. Er würde weiterhin ihren Lebensunterhalt bestreiten. Im Gegenzug verpflichtete sich Gabrielle, die eine oder andere Studie abzufassen, deren Urheberschaft er übernehmen würde. Auf diese Weise siechte ihr Verhältnis dahin, ohne dass es zu einem Bruch gekommen wäre. Vivian, denk an deine Karriere. Du weißt, dass du nicht mehr 20 bist und die jungen Mädchen im Hinterhalt liegen bereit, deine Stätte zu übernehmen, dir den Hals umzudrehen. Du weißt auch, dass du deine 4.500 Euro netto im Monat nicht wert bist. Du hast die Höchstgrenze erreicht. Da ist nichts mehr, was du Betonbüro noch geben könntest. Aber Eloise, die du eingestellt hast als deine Stellvertreterin während des Mutterschaftsurlaubs. Heute ist Montag, der 25. November, und es ist höchste Zeit, alles noch einmal zu überdenken. Naja, man könnte diese junge, Eloise, ja. Man könnte sie eventuell einstellen, um sie ein wenig zu entlasten. Davon abgesehen dachte ich daran, dass sie in den 8. Stock umziehen könnten, um in meiner Nähe zu sein. Was sagen Sie dazu? Vivian, was sagst du dazu? Du sagst nichts dazu. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mal was. Fährt Jean-Paul fort, wobei er dich in Richtung Aufzug mit sich fortzieht. Man fährt in das erste Untergeschoss hinunter. Auf einem Tisch, von der Größe eines Billardtisches, breitet sich ein Miniaturdorf aus. Mit Hauptstraße, Kirchplatz, Kriegerdenkmal. Die Details sind ausgesprochen realistisch gestaltet. So zum Beispiel die geriffelten Baguettes im Schaufenster der Bäckerei. Die Geranien im Fenster. Die Karaffen im Bistro. Ja. Fragst du ermutigend, halb honigsüß, halb forschend, wie um einen Patienten zu manipulieren, bei dem der Verdacht einer schweren Persönlichkeitsstörung vorliegt? Dieses Projekt hat Eloise realisiert. Schwärmt Jean-Paul. Um zu zeigen, dass wir nicht bloß die Landschaft verschandeln, sondern auch Bausubstanz erhalten und renovieren. Hochhäuser bleiben natürlich gewinnbringender, aber hübsch ist es schon. Finden Sie nicht? Dann macht ihr die Runde durch die Büros. Man hat gesammelt und reicht ihr ein großes Paket, das in mit stilisierten Säuglingen bedrucktes Papier gewickelt ist. Innerlich rufst du aus: Was ist denn das Scheußliches? Äußerlich: Ach, wie entzückend! Dein aufgeschlitztes Geschenkpaket unterm Arm gehst du in Richtung Champs-Élysées, wo du dich flüchtig für die Weihnachtsdekoration interessierst, bevor du einen Menschenauflauf vor der Louis Vuitton-Boutique bemerkst. Du gehst näher heran, um zu sehen, was es im Schaufenster Neues gibt. In der Tasche deines Regenmantels beginnt das Telefon zu vibrieren. Nach kurzem Zögern fischst du es heraus und liest auf dem ans Tageslicht gezerrten Display den Namen Julien Hermon. Ich bin's, teilt er unnötigerweise mit. Wie geht's dir, Vivian? Schlecht. Aber das kannst du dir wohl denken. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Ich weiß. Sie haben es mir erzählt. Ich habe gesagt, du seist eine wunderbare Person und würdest niemals so etwas tun. Selbstverständlich würde ich niemals so etwas tun. Und ich habe unterstrichen, was du für eine gute Mutter bist und wie professionell. Und dass du trotz unserer Differenzen weiter mein volles Vertrauen hast. Das ist gut, Julien. Du hast genau das Richtige gesagt. Jetzt hätte ich gerne, dass du die Katze wieder nimmst. Ich habe das Kind genommen. Dann kannst du wohl die Katze behalten. Ich will die Katze nicht. Ich will meine Tochter. Jedes zweite Wochenende und während der Ferien. Du wirst doch nicht wieder damit anfangen. Wir müssen uns sehen, Vivian. Und miteinander reden. So machen das die anderen Leute auch. Gut. Sehen wir uns am Sonntag. Ich werde zu meiner Mutter gehen, um ein bisschen sauber zu machen. Du kannst ja dorthin kommen. Woanders wäre mir lieber. Ich habe keine Lust zu diskutieren. Also gut. Was wie ein Haufen verrenkter Gliedmaßen wirkt, ist Tony Bourgeon, der mich unter seinem zu langen Pony schräg ansieht. Ich habe ihn in der Garde Lest um 8.31 Uhr abgefangen, als er gerade aus dem Vorstadtzug ausstieg, der ihn von der Arbeit heimbrachte. Ich spendiere dir einen Kaffee. Habe ich vorgeschlagen und ihn sanft in Richtung Ausgang geführt. Ich heiße Elisabeth, sage ich, ohne dass es mir gelänge, seinen Blick aufzurichten. Ich weiß, ja, ich weiß, dass du ein Patient des Doktors warst. Was? Der Junge hebt unwillkürlich die Augen. Wir haben nicht wirklich Glück mit ihm gehabt, was? Sage ich, wobei ich ihm komplizenhaft zuzwinkere und nebenbei unter dem Tisch über sein Knie streiche. Toni macht einen Satz. Sein zu langer Pony fällt weich auf seine vom Streifen des Entsetzens durchzogene Stirn. Ich sage... Oh, Verzeihung. Das ist die Gewohnheit. Ja, wir Krankenschwestern sind es so sehr gewohnt, die Leute anzufassen, dass wir gar nicht mehr darauf achten. Jetzt entspannt er sich. Seine Lippen verraten, dass er beinahe Lust hätte zu lächeln. Gehen wir zu dir. Zu Boden geworfene Pullover. Hosen dazu. Schuhe klemmen. Schuhe ausziehen. Undeutliche Gesten. Kontraproduktive Übereilung. Schuhe klemmen umso mehr, aber es wird schon, wird schon. Majestätisches Hindernis an weißen Spitzen. Hindernis harponieren, importieren. Hindernis erbebt, kämpft um sein Überleben. Aber Debakel, Rückzug, Hartnäckigkeit umsonst. Feind flüchtet, zu leichter Sieg, gefahrlos, Triumph ohne Ruhm. Handeln, die Schlacht wiederbeleben. Hände überall, flinke Finger eingeführt. Neues Aufflammen, es wird. Gleiche Flaute. Was anderes ausdenken. Fantasie, Fantasie. Auf die Knie, Elisabeth. Aus vollem Halse wiedergefundene Effizienz. Beute atmet durch, entspannt sich. Freilauf, nimmt Boulevard. Gleitet von alleine. Hase im Tunnel, überfahren. Steht wieder auf, gerammt. Hase muckt auf. Lasso werfen, Hindernis gebändigt. Hindernis wütend, tobt, berappt ohne zu zählen. Hindernis eingenickt. Also, du hast im Gare de l'Est auf mich gewartet, um mir einen kleinen Gefallen zu tun. Wir liegen zigarettenrauchend auf dem Bett seiner Eltern. Du musst verdammt unter Liebesmangel leiden. Ich hoffe, dass ich in deinem Alter zu keinem Doktor mehr renne. Dann rückt er näher und ich weiche instinktiv zurück. Was ist? Willst du nicht mehr spielen? Ich springe auf, aber er folgt mir in den Flur, packt mich am Handgelenk und ich verstehe, dass ich dabei bin, das Spiel zu verlieren. Um Punkt 14 Uhr klingele ich bei der Kinderfrau. Schöne Vier-Zimmer-Wohnung mit Parkett und Stuck. Nach der vom sogenannten Caresse-Gesetz verordneten Berechnungsmethode für private Wohnflächen hat sie 85 Quadratmeter. Wenn man sich aus dem Fenster lehnte und der Kälte dieses immer noch verschneiten 29. November trotzte, denn es schneit schon seit einer Woche immer fort, würde man von einem umzäunten Garten umgeben die Kirche Saint-Médard erblicken. Aber sie schauen nicht, was sich hinter den Fenstern abspielt. Er ist auf der Wohnungsschwelle. Er hat an der Gegensprechanlage geklingelt. Sie haben ihm geöffnet. Haarsträhnen fallen ihm in die Stirn. Sie könnten sie zurückstreichen. Immerhin gehört Ihnen dieser Mann dem Gesetz nach noch immer. Sie halten ihre Hände zurück. Wie geht es dir? Fragt er. Diese Pflanzen, mein Gott. Das ist ja monströs. Sie werden uns noch überwuchern. Sie registrieren, dass er uns gesagt hat. Aber gleich darauf fährt er fort. Was sind denn das für Spuren auf deinem Arm? Vivian, das ist ja entschrecklich. Sie ziehen die für die Hausarbeit hochgezogenen Ärmel über die Handgelenke und wiederholen in suggestivem Ton. Uns überwuchern? Julien versteht zunächst nicht. Dann versteht er doch. Alles überwuchern, Vivian. Ich habe gesagt, alles überwuchern. Anschließend will er über materielle Übereinkünfte sprechen. Verwaltungsabläufe, Rechte und Pflichten. Hörst du mir zu, Vivian? Nicht wirklich, Julien. Du musst vernünftig sein, Vivian. Ich glaube nicht, Julien. Er redet von Verantwortung, vom Wohl der Kleinen. Zum Beispiel habe ich mich gewundert bei diesem Anruf von der Polizei. Ich wusste nicht, dass du in Behandlung warst. Diese Sachen, sind das für Leute, die ein bisschen viel mit sich selbst beschäftigt sind, oder? Ich brauche dich nicht. Was du nimmst, nimmst du mir weg. Ich werde dir die Sache nicht leicht machen. Julien murmelt Gott weiß was in Richtung seiner Knie. Doch könnten sie schwören, dass er Miststück gesagt hat. Sie frohlocken, weil es ihnen so gut gelungen ist, sich seinen Hass, wenn schon nicht seine Liebe zuzuziehen. Noch Tee? Säuseln sie lächelnd. Das ist nicht die richtige Methode, Vivian. Das Gesetz ist auf meiner Seite. Überhaupt wirst du allein damit nicht fertig werden. Die Teekanne neigt sich dem Teppich zu und ergießt ihren gesamten Inhalt auf den Boden. Als sie leer ist, lachen sie laut auf und lassen sie fallen. Hinter der Wand hat das Kind angefangen zu weinen. Vivian, das ist die Aufregung, die Situation. Du wirst dich wieder erholen. Wirst die Dinge wieder anders sehen. Sie sagen, du kannst mich mal. Und greifen nach allem, was auf dem Tablett steht. Nach den Tassen, den Untertassen, den silbernen Löffelchen, der Zuckerdose, dem Milchtopf, um sie ihm an den Kopf zu werfen. Er schützt sich mit den Händen, tritt den Rückzug an und es gelingt ihnen, ihn bis zur Eingangstür zu scheuchen. Ich werde mit meiner neuen Frau in eine neue Wohnung ziehen. Und wir werden das Sorgerecht für das Kind bekommen. Und dir wird gar nichts bleiben. Seit einer guten Viertelstunde ist das Baby damit beschäftigt, das Geheimnis von Ursache und Wirkung aufzuklären. Ihre Arme jucken ein bisschen. Sie schieben die Ärmel hoch, befragen die langgezogenen Verletzungen, die am Venendelta an den Handgelenken beginnen, in der Falte der Armbeuge verschwinden und am Hals wieder auftauchen. Sie versuchen sich zu erinnern, wie sie entstanden sind. Aber in Wahrheit sind sie auf der Suche nach einer älteren Komponente. Einer Sache, die auf den Grund eines Brunnens gefallen ist, wo sie noch ihren blassen Abglanz sehen können. Die Klingel ertönt. Es ist fast Mitternacht. Sie haben noch nie Besuch empfangen in dieser Wohnung. Sie fragen sich, wer das wohl sein kann. Nun, es ist die Polizei. Madame Hermann, wenn Sie bitte mitkommen würden, suchen Sie die Sachen des Kindes zusammen und folgen Sie uns. Vor dem Haus steht ein Auto. Die Tür ist offen. Man bedeutet ihnen einzusteigen, während der Assistent, der die Tasche und die Wiege trägt, dieser einem plötzlich aus dem Schatten aufgetauchten Mann weiterreicht. Es ist Julien. Er ist da. Er sieht sie nicht an. Er schnappt sich die Beute und verschwindet noch im gleichen Augenblick. Man lässt ihnen nicht die Muße, bei diesem Bild zu verweilen. Also sagen Sie mir mal, was sind das für Spuren auf Ihren Armen, Madame Hermann? Vivians Arme sind bedeckt. Sie mustert sie, ohne sich zu rühren. Hören Sie auf, mich zu verarschen! Zeigen Sie mir sofort Ihre Arme und erklären Sie mir, woher diese Spuren kommen. Da sie reglos sitzen bleibt, geht der Inspektor, der sie hergebracht hat, zu ihr hin und zieht einen Pulloverärmel hoch. Der Kommissar steht dicht neben ihr, die Masse seines Gesichts aufgebläht zu einer monströsen Großaufnahme. Also, wir haben uns geprügelt, ja? Brüllt der Kommissar, seinen schweren Atem direkt in die Nasenlöcher der Befragten pustend. Und der andere hat sich gewehrt, ja? Man sieht aus wie eine Bourgeoise, aber man hat so seine Zustände, ja? Man gerät in Wut und kann für nichts mehr garantieren, was, Madame Hermann? Es wird ihr bewusst, dass ihre Arme leer sind und dass das Kind darin fehlt, dessen Platz dort ist. Auf ihren Knien wiegen sie das Messer-Etui, das sie vorhin bei ihrem Mann geholt haben. Beim Weggehen haben sie Julien angerufen. Natürlich haben sie nicht gesagt, wo sie sind. Sie haben gesagt... Ich habe nachgedacht. Ich war etwas aufbrausend neulich. Wir müssen uns organisieren, was die Kleine angeht. Und Sie haben hinzugefügt? Ich werde die Wohnung meiner Mutter verkaufen. Willst du mich am späten Nachmittag dort treffen, damit wir darüber reden können? Julien war einverstanden. Julien hat in der vergangenen Woche begriffen, was es heißt, sich um ein Kind zu kümmern. Er wäre nur zu glücklich, wenn das für ein paar Tage loswerden könnte. Sie halten den Schaukelstuhl an, dann verlassen sie, nachdem sie die Messer in ihre Handtasche gestopft haben, die Wohnung. Das Lutetia-Kolosseum liegt ungefähr 500 Meter entfernt von der Place Saint-Médard. Von der obersten Stufe aus sehen sie die Fallgitter, hinter denen früher die ausgehungerten Löwen auf ihren Auftritt warteten. Und genau dort erscheint ihre Mutter. Auf ihrer Höhe angelangt, sagt sie... Spinnst du? Bei dem Wetter? Du hättest wenigstens bis zu mir kommen können. Sie sagen? Ich weiß, aber ich habe es eilig. Du bist wirklich verrückt. Wiederholt sie nachsichtig und schickt sich an, sie zu umarmen, was sie dann aber unterdrückt. Ihr Mann geht ungefähr 15 Meter vor ihnen. Er lässt den Blumenladen hinter sich, den Eisenwarenhändler, den Weinhändler, Elisabeth. Die Bäckerei, an der sie nun ihrerseits vorübergehen, ohne den Namen zu hören, Elisabeth. Den hinter ihnen jemand ausspricht. Da sie sich weigern, diesen Namen zu hören, der sie verfolgt, können sie nicht ahnen, dass Gabrielle ihnen auf den Fersen ist und durch den Schnee hüpfend ihr Telefon aus der Tasche angelt und sich unverzüglich mit dem Inspektor Philippot in Verbindung setzt und anschließend mit Angèle, mit der die Polizei sie kürzlich bekannt gemacht hat. Nein, sie sehen nichts von dem, was sie umgibt. Sie sind so beschäftigt mit der Silhouette, die sie aus der Ferne belauern und die bald durch die Menge hindurch loseilen wird. Tatsächlich scheint es so, als würde sich an der Ecke der Präfektur eine weibliche Gestalt abzeichnen. Ihr Mann zögert und als er sicher ist, dass dies tatsächlich die Person ist, zu der er seit vorhin eilt, beschleunigt er wieder den Gang und hält auf die Frau zu, die sich jetzt von der Mauer ablöst und auf ihn zugeht. Und zufällig ist es Eloise. Elisabeth. Ihr Magen dreht sich um. Sie erkennen sofort Angèle zu ihrer Rechten. In Panik machen sie kehrt und diesmal ist es Gabrielle, auf die sie stoßen. Und auf den Inspektor in Begleitung seines Assistenten, die mit großen Schritten auf sie zugehen, während Eloise und Julien endlich ihre Anwesenheit bemerken. Viviane? Und letzterer sagt: Viviane, was machst du denn hier? Man schafft sie ins Hôtel Dieu Krankenhaus, das 2 Schritte vom Justizpalast entfernt liegt. In den ersten Tagen geht es nicht besonders. Genauer gesagt geht es ihnen so miserabel, dass man ihnen haufenweise Pillen verabreicht. Ähnlich denen, die ihnen der Doktor früher verschrieb, nur viel wirksamer. Bald erreichen sie einen pflanzenähnlichen Zustand. Dann, eines Morgens, sehen sie plötzlich ganz klar. Auch haben sie große Angst. Die Krankenschwester betrachtet sie eingehend mit unergründlichem Gesichtsausdruck und geht den Chefarzt benachrichtigen. Als sie sagen, sie hätten Angst, erklärt er: Das ist unwichtig. Sie wiederholen: Doch, ich habe wirklich große Angst. Sie müssen etwas tun, mir neue Pillen verschreiben. Ich kann Ihnen die Namen der Medikamente geben. Ich werde verrückt, wenn ich sie nicht bekomme. Er antwortet: Sie sind hier nicht im Supermarkt. Und geht. Sie erheben die Faust gegen die gesicherte Tür. Sie schlagen, bis ihr Arm blau wird, bis der Schmerz vom Kopf in den Körper gelangt. Das dauert noch 3 Tage. Dann hat man sich wohl mit dem Inspektor verständigt. Erzählen Sie mir mal, was da neulich passiert ist auf dem Pont Saint-Michel. Nach 1 Stunde sind sie zu allem bereit und packen aus. Sie erzählen in allen Einzelheiten, wie sie den 16. November verbracht haben. Wie sie diese Tat begangen haben, die sie niemals hätten vollbringen sollen. Gut. Man denke bloß an die untadelige Erziehung, die ihnen ihre Mutter hat angedeihen lassen. Kann ich jetzt meine Pillen haben? Pascal Planche. Pascal wohnt in der Rue de la Gonne. Montagmorgens nimmt er die Linie 7, um sich zum Staatsarchiv zu begeben, wo er für den Urschriftenbestand der Pariser Notare zuständig ist. Sein System ist perfekt organisiert. Ein Irrtum oder Fehler ist ausgeschlossen. Pascal ist sehr hilfsbereit. Er springt seinen überlasteten Kollegen zur Seite, trägt alten Damen die Einkaufstüten, gießt die Pflanzen der Abwesenden, gibt ihren Katzen Futter. Im Übrigen ist man zu dem Schluss gekommen, dass er nichts denkt. Infolgedessen steht Pascal seit 7,5 Jahren unter medikamentöser Behandlung. 2 Pillen morgens und abends, sowie eine weitere, wenn sein Hirn sich anschickt, sein Schädelventil in die Luft zu jagen. So lautet jedenfalls bei der ersten Konsultation der vom Arzt in sein Dossier eingetragene Ausdruck. Seither belegt er das Zeitfenster montags um 10.30 Uhr. Sein Name taucht zum ersten Mal im Parisien vom Mittwoch, den 23. Dezember auf, den die Krankenschwester Viviane am nächsten Tag überlässt. Nun hat Planche aber dieser Ausgabe zufolge nicht glaubhaft belegen können, wie er am 16. November die Zeit zwischen 17.40 Uhr und 21 Uhr verbracht hatte. Schlimmer noch, seine Aussage, wonach er wie jeden Tag nach Hause gefahren sei, wurde von seiner Nachbarin aus demselben Stock widerlegt. So kommt es, dass Pascal sich in Untersuchungshaft wiederfindet. Ausgabe des Parisien vom 25. Dezember. Es könnte Saint-Nazaire, Cherbourg, Le Havre sein. Sie stehen an das Geländer einer Terrasse im 8. Stock gelehnt. Sie haben am 15. April Ihre neue Stelle angetreten. Den Schaukelstuhl haben Sie nicht mitgenommen. Darin sitzen Sie also nicht beim Lesen der Zeitungsausschnitte. Auch nicht, wenn Sie stricken und dabei den Faden der Ereignisse wieder aufrollen. Also haben Sie nach Ihrem ersten kleinen Nervenzusammenbruch am 16. November tatsächlich einen Termin beim Arzt vereinbart. Aber Sie waren nicht allein. Sie sind mit Ihrer kleinen Tochter gekommen, die Sie doch wohl mit 12 Wochen nicht alleine lassen konnten. Ein Gesicht hat der Arzt gemacht. Er hat auf einem noch höheren Ross als sonst gesessen und Ihnen gähnend zugehört. Dann hat er ein neues Rezept ausgestellt. Danach wird alles sehr seltsam. Als hätte man Ihnen die Erinnerungen einer anderen eingetrichtert. Sie kommen aus der Praxis. Einmal mehr haben Sie nicht erhalten, wofür Sie gekommen waren. Sie setzen sich auf die erste Stufe, sonnenschirmartig über das Baby gekrümmt. Sie weinen. Ein anderer Patient hat schon Ihren Platz eingenommen. Als er die Praxis wieder verlässt, vielleicht eine Viertelstunde später, sitzen Sie immer noch auf der ersten Stufe. Sie haben keinerlei Erinnerung an dieses Gesicht. Aber alle Zeitungen werden Ihnen sagen, dass es sich um Pascal Planche handelte. Sie sind noch 1 oder 2 Minuten auf der Treppe sitzen geblieben. Dann haben Sie Ihre ganze Kraft zusammengenommen. Man muss dem Doktor direkt ins Gesicht sagen, Sie sind eine Null. Ich feuere Sie. Diesmal standen alle Türen offen. Sie sind ohne Schwierigkeiten eingetreten und haben den Mann am Boden gesehen. Die rote Flut auf dem blauen Hemd, Augen und Mund weit aufgerissen mit dem Ausdruck völliger Verständnislosigkeit. Das Kind riskiert ein paar Koloraturen. Er forscht ein bisschen methodischer die Variationsmöglichkeiten seines Instruments. Sie nehmen es schließlich auf den Arm und wiegen es zerstreut von rechts nach links, von oben nach unten. Die Richtung wird undeutlicher. Viviane Elisabeth Fauville. Nach dem gleichnamigen Roman von Julia Deck. Aus dem Französischen von Anne Weber. Es sprachen Viviane Marie Löcker, Elisabeth Leslie Morton, Erzähler Andreas Schmidt, Inspektor Philippot Hans Löw, Kommissar Bertrand Uli Plessmann, Julien Samuel Weiss, Jean-Paul Biron Achim Buch, Angèle Anne Müller, Dr. Jacques Sergent und Chefarzt Wolf-Dietrich Sprenger, Gabrielle Nina Petri, Toni Bougeon Sven Schelker. Komposition Max Knoth, technische Realisation Sebastian Ohm und Katja Zeitler. Regieassistenz Jakob Schumann. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher. Noch ein Programmhinweis. Morgen am 8. März bringen wir hier auf NDR Info um 21 Uhr nach den Nachrichten das Hörspiel Der Reaktor nach einem Roman von Elisabeth Filliol.